Wiesner Kiew ist nur ein Katzensprung. Er knackt die Sowjetpanzer bei jeder Witterung. Er startet los zum Feindflug, was immer auch geschieht. Die ganze Ostfront kennt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Stuka Oberst, Hans-Ulrich Rudel hat weder sich noch die Gegner geschont. Im Luftraum des Gegners, da fühlt er sich zu Haus. Bei 150 Metern klingt er seine Bomben aus. Wie ein Blitz vom Himmel hört man sie in den Krach. Da haut er schon den Bunkern seine Bomben durch das Dach. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Stuka Oberst, Hans-Ulrich Rudel, er setzt allein eine ganze Division. Geld und Bewunderung jeden Luftkampf der gewann. Der Zapferste, der Zapferin vom Geschwader Himmelmann. Er flog sogar noch weiter, als man sein Bein ihm abgetrennt. Er ist der größte Flieger, den die Geschichte kennt. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Stuka Oberst, Hans-Ulrich Rudel hat weder sich noch die Gegner geschont. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir es grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, Adler der Ostfront, Deutschlands Fliegerheld. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Stuka Oberst, Hans-Ulrich Rudel, er setzt allein eine ganze Division. Piloten ist nichts verboten, Adler der Ostfront, Deutschlands Fliegerheld.